Unseren glühenden Nationalismus übertrifft niemand. Sozialisten sind wir nicht und werden es auch nicht werden. Wohl aber nehmen wir den Ehrentitel sozial für uns in Anspruch und lassen uns auch darin von niemandem übertreffen. Über allem Wirtschaftlichen steht uns der Staat und die Idee. Persönlichkeitswert und Führerverantwortlichkeit, die Grundlagen eines jeden gesunden Staatswesens, müssen die Parlamentsherrschaft ablösen. Den Parlamenten muss das Recht genommen werden, die Minister abzusetzen. Das Beamtentum sollte durch gründliche Reinigung von ungeeigneten Parteibuchelementen wieder zum Träger des Staatsgedankens werden. Die sicherste Gewähr für einen sauberen, starken und gerechten Staat liegt nach den Lehren unserer Geschichte im deutschen Kaisergedanken.